eine WM ohne Rechte. Ich denke, wer vielleicht auch eher die alternativen Medien beobachtet hat in den letzten Wochen oder auch schon jetzt die Monate davor, der hat auf jeden Fall mitbekommen, dass da sehr viel Unrechtmäßiges passiert. Und ja, es hat auf jeden Fall mit der WM zu tun, aber ich möchte zuerst so ein bisschen auf die Strukturen eingehen, weil die, also vor allem die historischen Strukturen, die einfach so ein bisschen so eine Grundlage dafür bieten, was passiert, also was gerade in Brasilien passiert. Und wenn man sich die Geschichte Brasiliens anschaut und die heutigen gesellschaftlichen Strukturen, so sieht man, dass die ganz stark von seiner Kolonialzeit geprägt ist. Brasilien war 300 Jahre oder über 300 Jahre eigentlich eine portugiesische Kolonie. Es gab wenige Großgrundbesitzer, die meist weiß europäisch waren, und eine große Anzahl an Arbeiterinnen und Arbeitern, an Sklaven, die eben aus Afrika importiert worden waren, und es eine große Abwesenheit eigentlich des Gesetzes, weil die Kolonie, Kolonialmutter Portugal, ja in Europa saß und das Land eigentlich überhaupt nicht kontrollieren konnte. Und wenn man sich die Geschichte anschaut von Brasilien, so hat diese Geschichte eigentlich nicht viele große Revolutionen oder gesellschaftliche Umwälzungen erfahren. Also auch, das hängt damit zusammen, dass auch die Unabhängigkeit 1822, der war die Flucht des Königshofes nach Rio vorausgegangen, und ja, und die Unabhängigkeit resultierte daraus, dass sich Dom Pedro I. Als Kaiser von der Kolonie lossagte. Und das heißt, ja, diese Unabhängigkeit, die war eben nicht mit einer großen gesellschaftlichen Umwälzung verbunden. Und die Abschaffung der Sklaverei, die ist weniger als 130 Jahre her, 1888. Und das wirkt natürlich bis heute fort. Und auch die folgenden Jahre waren eigentlich nicht wirklich von großen Umwälzungen geprägt. In der ersten Republik, der Republika Velha, da erstarkte das Militär, die Agraroligarchie konnte sich weiter halten. Es folgte ein autoritäres Regime, das eben nicht demokratisch geprägt war, sondern autoritär und auch repressiv war. Und nach einer kurzen demokratischen Phase putschte sich das Militär 1964 an die Macht und konnte sich über 20 Jahre halten. Und ich denke, dass diese Zeit auch wieder sehr, sehr prägend war. In dieser Zeit konnte sich die Militärpolizei, so wie sie auch heute noch agiert, profilieren. Die ging ganz, ganz brutal gegen Andersdenkende vor, unterdrückte Gewerkschaften und genoss eben Straffreiheit, was eben heute auch noch das Problem ist. Und ganz wichtig ist auch, als die Militärdiktatur endete, da hatten sich die Militärs durch gesetzlich abgesichert, dass sie nicht verfolgt werden könnten, indem sie ein Amnestiegesetz verabschiedeten, sodass sie das bis heute noch gilt. Und das heißt, sie sind bis heute immun und können für das, was sie während der Militärdiktatur getan haben, also Folter, Verschwinden lassen, Ermordungen, können sie nicht anbelangt werden. Seit 1988 existiert die heutige Verfassung von Brasilien. Sie zeichnete sich eigentlich durch einen sehr fortschrittlichen Grundrechtekatalog aus. Aber wie es mit der Umsetzung der Rechte aussieht, da werde ich noch später zu sprechen kommen. Brasilien hat auch eine linke Regierung seit 2003. Da wurde Lula von der Arbeiterpartei PT, Partido dos Trabalhadores, an die Macht gewählt. Mit ihm waren sehr, sehr viele Hoffnungen verbunden. Er brachte auch viele Sozialprogramme auf den Weg, und nachdem er nicht mehr gewählt werden konnte, wurde er 2011 von Dilma Rousseff abgelöst. Für diese Regierung ist entscheidend, dass sie ein Wachstumsbeschleunigungsprogramm auf den Weg gebracht hat, was eine Vielzahl von Investitionen vorsieht, also in ganz unterschiedlichen Bereichen, Infrastruktur, das Transportwesen, auch die Energieversorgung, auch das Wohnungswesen, auch den Bau von Sozialwohnungen oder eben auch die Landwirtschaft und nicht zuletzt die Sozialprogramme, mit denen Brasilien von sich reden gemacht hat, also Bolsa Família oder Programa de Reforma. Und diese Programme werden auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Armut sich in den letzten Jahren verringert hat, dass es vielen Menschen materiell besser geht. Und eine neue Art von Mittelschicht entstanden ist. Aber ganz entscheidend ist eben, dass diese Programme zu einer Reduzierung der Armut geführt haben, aber nicht zu einer Verringerung der Ungleichheit. Das heißt, die Reichen sind halt in der Zeit auch noch reicher geworden, haben auch noch viel mehr profitiert, und das bedingt natürlich die sozialen Spannungen, die das Land immer schon geprägt haben. Und ja, also, und ganz entscheidend bei diesem Wachstumsbeschleunigungsprogramm ist eben auch, dass die Wirtschaft vor den Menschenrechten kommt. Also auch bei der Energieversorgung zum Beispiel, da wird zurzeit das Wasserkraftwerk Belo Monte gebaut. Also gilt als erneuerbare Energie, weil Wasserkraft, aber zerstört eben auch Regenwald und zerstört den Lebensraum von der indigenen Bevölkerung und auch Kleinbauern und auch in anderen Bereichen am Indigene eben mit dieser Investition in diese großen Agrar- und eben auch Gentechnik und so weiter zu kämpfen. Wenn man sich jetzt wieder die Verfassung oder die rechtliche Lage anschaut, so ist sie eigentlich sehr, sehr fortschrittlich in Brasilien. Also alle internationalen Menschenrechtsverträge haben Verfassungsrang, wurden ratifiziert, die Kontrollmechanismen wurden anerkannt, auch die Zivilgesellschaft ist nicht tatenlos, die ist organisiert. Es gibt ja über 400 Bewegungen und Gruppen, die sich auf die Menschenrechte berufen und die auch in einem Dachverband organisiert sind und so weiter. Und ganz einmalig und besonders ist in Brasilien, dass das Recht auf Stadt in Form einer Stadtstatute in der Verfassung verankert ist. Das Recht auf Stadt, da komme ich später noch zu sprechen, das schreibt eigentlich jedem Bürger, jeder Bürgerin das Recht auf einen Zugang zur Stadt, zu den Gütern der Stadt zu, unabhängig von der sozioökonomischen Lage. Genau, die Realität ist auch da eben wieder eine andere. Wenn man sich jetzt die Anwendung der Rechte anschaut, dann gelten diese Rechte eben nicht für alle. Und jetzt ganz grob eingeteilt gibt es eben weiterhin eine Elite, eine Oberklasse, die noch sehr mächtig ist, die einflussreich ist, also politisch und wirtschaftlich. Es gibt auch eine immer größer werdende Mittelklasse, für die viele Rechte gelten, die auch viele Rechtspflichten haben. Und inzwischen spricht man eben auch von der neuen Mittelklasse. Das sind die, die eben durch diese Sozialprogramme aus dieser Armut aufgestiegen sind. Und es gibt eben weiterhin die Arbeiterklasse, wobei das eine sehr krasse Vereinfachung jetzt ist und natürlich die Realität viel, viel komplexer ist. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass eben für die Elite, die muss sich eigentlich an keine Gesetze halten, und für die Arbeiterklasse oder Bewohnerinnen und Bewohner der Favelas gilt vor allem das Strafrecht. Und wenn man sich die Lage der Menschenrechte anschaut, so finden diese Menschenrechtsverletzungen eben vor allem in diesen einkommensschwachen und ärmeren Bevölkerungsschichten statt. Und also wir haben verschiedene Aspekte, wir haben die öffentliche Sicherheit, überdurchschnittlich sind eben schwarze junge Männer von Gewalt durch Polizei oder auch durch andere also Gangs oder Milizen betroffen. Favela-Bewohnerinnen an sich erleiden eine generelle Kriminalisierung, die auch durch die Medien forciert sind, und gleichzeitig sind sie auch überdurchschnittlich der Gewalt ausgesetzt, sei es durch die Polizei oder auch durch die Milizen oder auch Drogengangs. Und diese Menschen haben eben oft keinen Zugang zur Justiz. Und wenn zum Beispiel ein Mord in der Favela passiert, dann wird er oft nicht aufgeklärt. Die Polizeiarbeit an sich ist geprägt von Diskriminierung, von Korruption, von Gewaltanwendung und extralegalen Tötungen. Und wenn man jetzt den Schritt weitergeht und in die Gefängnisse schaut, so sind da auch die Haftbedingungen sehr, sehr prekär und auch dort findet Folter statt. Auch das Recht auf Stadt wird nicht, also gerade dieser einkommensschwächeren Menschen wird nicht geachtet, weil die Städte immer mehr zu den Orten der konsumfähigen und freudigen Bevölkerung werden. Und das ist auch ein ganz großes Thema jetzt, wenn es um die WM und die Austragung der WM geht. Die WM an sich man hat sich eigentlich darauf gefreut. Die wurde im Oktober 2007 an Brasilien vergeben. Und man hat mit dieser WM schon sehr, sehr große Hoffnungen verbunden. Man hat gefeiert, man hat schon gehofft, dass jetzt sich im Land endlich was tun würde. Und das hielt auch eine ganze Weile so an. Und 2012, als ich in Brasilien war, ja, da war die Euphorie nicht mehr so groß, aber so richtig Proteste gab es auch noch nicht. Die fanden dann ein Jahr später statt. Wenn man sich die Austragung anschaut, ja, was sind die Motive für die Ereignisse, dann ist es natürlich nicht das Wohl der Bevölkerung. Also da gibt es auch politische und wirtschaftliche Gründe. Und einmal sind es die Ambitionen Brasiliens, sich als Regionalmacht profilieren zu wollen und ja, so zeigen zu können, ja, wir sind in der Lage, so ein Event auszurichten und wir können das, wir sind nicht mehr ein zurückliegendes Entwicklungsland, sondern wir sind jetzt ein ernstzunehmender Partner sozusagen. Auch die Städte in den 12 Austragungsstädten, auch die haben ein Interesse an diesen Großevents, weil sie eben ja, Städte im Wettbewerb zueinander stehen, um Investitionen, um Touristinnen und Touristen, Besuchern. Und für diese Städte bildet so ein Event eben eine Möglichkeit, sich zu vermarkten, das City-Marketing, die Möglichkeit, sich zu profilieren. Da spielen die Medien auch eine ganz wichtige Rolle, weil weil die Medienaufmerksamkeit während dieser Events stark auf den Städten liegt, das merken wir jetzt zur Zeit auch. Und man möchte eben möglichst schönes und positives Image in der Welt verbreiten. Letztendlich geht es auch wieder darum, ja, Touristinnen, Touristen Investitionen anzuziehen. Gleichzeitig wiederum werden diese Events dazu genutzt, die Interessen weniger zu legitimieren. Und wenn jetzt eine Umstrukturierung in der Stadt stattfindet, zum Beispiel die Räumung einer Favela oder Bau einer Straße, die direkt durch eine Favela führt, dann wird es mit dieser WM legitimiert und gesagt, ja, wir machen das, weil wir wollen ja ein schönes Bild abgeben. Aber ja, da wird eben dieses Event eigentlich eben instrumentalisiert. Und ganz viele Studien zeigen eigentlich, dass das Image oder das Prestige, was mit diesem Event verbunden ist, das wiegt viel, viel, viel höher als die wirtschaftlichen Effekte. Also die sind nämlich ziemlich gering, auch bei der WM in Deutschland waren die Effekte sehr, sehr gering. Und da spielt dann eben ein Diskurs eine Rolle, der dann eben auch wieder die Events legitimiert. Es gibt Folgen, eigentlich an allen Austragungsorten gibt es Folgen, die lassen sich eigentlich generalisieren, wobei ein Land wie Brasilien in vielen Bereichen stärker betroffen ist. Also einmal haben wir den Aspekt, dass Akteure wie die FIFA oder eben auch das Internationale Olympische Komitee Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Die können zum Teil vorgeben, wie bestimmte, zum Beispiel wie die Stadien renoviert werden müssen, wie so ein Event durchzuführen sein muss und wie auch zum Beispiel der Flughafen renoviert werden muss und so weiter. Und da allein hat man schon den Aspekt, dass eigentlich die Vorgaben, die orientieren sich nicht an den Bedürfnissen der Bevölkerung, sondern eben an den Vorgaben. Man spricht bezüglich der Stadion, spricht man von weißen Elefanten, also teuren, monströsen Gebilden, die später nicht verwendbar sind und Unmengen von Geld gekostet haben. Man hat einen Prozess oder eine Dynamik der Militarisierung, da spielen auch die Vorgaben auch von der FIFA rein. Die Sicherheitsvorgaben macht, die bis zu der Verwendung der Art der Waffen und der Aufrüstung Vorgaben macht und da auch wieder in die Souveränität eigentlich des Landes auch eingreift. Und da liegen die Kosten, das ist natürlich auch mit hohen Ausgaben verbunden, da liegen die Kosten zurzeit bei 170 Millionen Dollar. Demokratische Entscheidungsprozesse sollen möglichst nicht stattfinden, weil die das Projekt gefährden könnten. Also man möchte sich ja erfolgreich inszenieren und das begünstigt natürlich Korruption, Bestechung, Vetternwirtschaft und so weiter. In Verbindung damit stehen Fristen. Die Fristen werden in dem Diskurs oft als positiv dargestellt, weil man sagt, diese Fristen führen dazu, dass wir wirklich mal fristgerecht ein Projekt fertig bekommen. Gleichzeitig führt es aber auch zu weiterer Korruption, zu weiterer Bestechung und hat nicht zuletzt auch die Arbeitsunfälle zur Folge gehabt. Also das war in Brasilien, soweit ich mich erinnere, waren das 8 Todesfälle und die sind halt immer dann stattgefunden, wenn eigentlich die Arbeiter nicht hätten arbeiten dürfen. Also da war eben unglaublicher Druck auch da. Und ja, die Inszenierung, die spiegelt sich auch wieder bezüglich der Lösung sozialer Probleme wieder. Also dort geht es auch darum, sich möglichst medial zu inszenieren, wie man die sozialen Probleme löst. Da ist ein Beispiel die Befriedungsaktion, die in Rio de Janeiro stattfinden. Und es geht eben weniger darum, tatsächlich die sozialen Missstände anzugehen. In allen stattfinden, also diese Events sind immer verbunden mit Immobilienspekulation, mit Immobilieninteressen und führen eigentlich immer zu Ansteigen der Mieten und zum Ansteigen der Lebenshaltungskosten für die Menschen vor Ort. Und bei wirtschaftlichen Schwellenländern, wie zum Beispiel jetzt Brasilien, da sind die Folgen natürlich viel, viel negativer und höher, weil dort ein Ansteigen der Miete eben zur Bedrohung der Existenz führen kann. Oder zum Beispiel mit den Straßenhändlern oder der Marktmacht, der Sponsoringpartner, da geht es eben dann vor allem darum, da wird eine Existenz bedroht, wenn Straßenhändler nicht an seinem angestammten Platz seine Produkte verkaufen darf. Ich fokussiere mich auf Rio, weil ich da am meisten weiß, werde aber auch ein bisschen auf andere Orte stattfinden. Rio ist deswegen interessant, weil wer schon mal in Rio war, der sieht, also diese Favelas, die prägen das Stadtbild ungemein, die findet man auf jeder Postkarte und befinden sich, weil sie eben auf diesen Hügeln mitten in der Stadt liegen, ja auch sehr, sehr zentrumsnah. Und Rio hat eben ganz, ganz großes Interesse, diese Favelas wegzumachen, zu entfernen. Die Favelas sind als Folge einer Räumung eigentlich entstanden, und zwar Ende des 19. Jahrhunderts. Da war das Zentrum, das heutige Stadtzentrum von Rio, war eigentlich der Ort, wo sich die Tagelöhner, wo sich arme Menschen, wo die gelebt haben. Und die haben in Mietskasernen gelebt. Und dann setzte die Urbanisierung ein. Man hat die Straßen gepflastert, man hat Licht verlegt, man hat Wasser verlegt und so weiter. Und in diesem Zuge hat man diese ganzen Häuser abgerissen. Und da es keine andere Möglichkeit gab, sind die Menschen auf die Hügel ausgewichen. Und mit der Ausweitung von Rio als Stadt, mit der Expansion über die Jahre, sind die Favelas immer parallel mitgewachsen, weil sie sich immer dort angesiedelt haben, wo Arbeit war. Das heißt, beim Bau der Straßen, beim Bau von neuen Wohnorten. Und gleichzeitig aber wollte man im Nachhinein die Favelas nie im Stadtbild haben, und hat sie immer wieder versucht, mit einem neuen Stadtplan, Stadtentwicklungskonzept abzureißen und die Menschen immer weiter in die Peripherie zu vertreiben. Und auch jetzt, diese Räumungen, die jetzt zur Zeit passieren, sind eigentlich als Folge, stehen eigentlich in dieser Kontinuität. Und bezüglich des Lebens in den Favelas, ein Abriss des Hauses, das bedeutet nicht einfach einen weiteren Umzug für die Menschen, sondern dieses Leben in den Favelas, das ist ganz eng mit der eigenen Identität verknüpft. Und diese Lebensform bietet eben auch eine Überlebens- oder Lebensstrategie, die in einem Sozialwohnungsbau zum Beispiel nicht möglich ist. Also einmal sind ganz wichtig die sozialen Strukturen. Teilweise leben die Familien seit mehreren Generationen an einem Ort. Die haben ihr soziales Netz aufgebaut, mit dem sie von dem sie auch irgendwo abhängig sind, was durch eine Räumung eben zerstört werden kann. Die Art des Hauses, ich zeige später auch noch Bilder, das haben auch eine spezielle Bauweise, und zwar die heißen Lage. Das sind Häuser, die sind eigentlich nie fertig. Die werden immer so weit gebaut, wie es finanziell gerade möglich ist, wie die eigenen Bedürfnisse sind. Wenn die Familie größer wird, dann wird einfach ein Stockwerk oben drauf gesetzt oder man baut eine kleine Werkstatt an. Und das ermöglicht eben ein Überleben in der Favela. Und gleichzeitig, sie erlauben eine wirtschaftliche Tätigkeit informell. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Häuser keineswegs in dem Sinn illegal sind. Eigentlich sind sie durch das Recht auf Stadt geschützt. Und der Immobilienmarkt funktioniert auf die gleiche Art und Weise wie im Rest der Stadt auch. Das heißt, die Häuser werden gemietet, sie werden gekauft, weitervermietet. Und gleichzeitig passiert dies aber ohne Papiere. Das heißt, der gesetzliche Schutz ist eigentlich noch weniger gegeben. Das Recht auf Stadt, da komme ich jetzt auch noch kurz zu sprechen. Also dieses Recht auf Stadt schützt eigentlich diese Gebiete. Ich habe schon erwähnt, also die Stadtstatute ist in der Verfassung verankert. Jede Bürgerin, jeder Bürger soll Zugang zu den städtischen Gütern gewährt werden, also zur Kultur, zur Bildung, zum Anteilhabe am Transport, am Gesundheitswesen, Zugang zur Arbeit. Und in Brasilien wird es so umgesetzt, dass es soziale Sonderzonen gibt. Und also zum Beispiel auch die Favelas, die man hier sieht, sind soziale Sonderzonen. Und das bedeutet, dass diese vormals als illegal errichteten Siedlungen als legal und rechtmäßig anerkannt werden. Und eigentlich dürfen Mietsteigerungen und Vertreibungen nicht stattfinden, aber das passiert leider doch. Und wenn es doch zu einer Räumung kommt, weil wirklich dann eine Straße gebaut werden muss oder weil wirklich da eine Abrutschgefahr besteht oder so, dann müssen die Menschen eigentlich in diesen Umstrukturierungsprozess mit eingebunden werden. Also sie müssen teilhaben an diesem Prozess. Und sie dürfen auch nicht einfach so das Haus darf nicht einfach so abgerissen werden, sondern das darf nur passieren, wenn es eine Alternative gibt und wenn sie den Schlüssel für das neue Haus oder Unterkunft, wenn sie ihn schon in der Hand haben. Also es muss angemessen entschädigt werden. Also diese Sonderzonen werden durch einen Masterplan implementiert und leider ist es so, dass wenig in die Ressourcen, die für diese Umsetzung nötig sind, investiert wird und dass inzwischen in diesem Masterplan die Nutzung dieser Sonderzonen als touristische Gebiete festgeschrieben steht und dadurch wird eigentlich, dieser Masterplan so ausgehöhlt eigentlich, weil plötzlich geht es um die Nutzung dieser Gebiete als touristische Zonen und das führt eben zur Vertreibung. Rio möchte sich von dem Image einer armen und kriminellen, gewalttätigen Stadt befreien. Die Favelas als Symbol, die sollen verschwinden und man möchte zeigen, dass man für die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sorgt. Man möchte zeigen, dass man den Status der Armut verloren hat und man möchte eben auch Gebiete für Touristen geben. Das heißt, diese Stadtentwicklung, was ich vorhin schon angedeutet habe, die richtet sich immer weiter an den Bedürfnissen von den erwarteten Besuchern und Touristen aus und nicht immer weniger an den Menschen vor Ort. Es entstehen sogenannte so Tourist Bubbles, also so Touristenblasen, die eben, wo sich Touristen sicher aufhalten können, wo so eine Welt für die Touristen geschaffen wird, aber die eigentlich auch nicht für andere, die für die anderen gemacht werden. Und außerhalb dieser Blasen sieht es eben dann umso krasser aus. Also bei Rio de Janeiro ist ganz entscheidend, der Bürgermeister Eduardo Paes, der ist seit 2009 an der Macht. Und ein Mittel, was er eingesetzt hat, sind die Ordnungstruppen. Die sollen für eine soziale Säuberung in den Innenstädten im öffentlichen Raum führen. Diese Ordnungstrupps, die vertreiben Straßenkinder, die vertreiben Drogenabhängige, die vertreiben auch die Straßenhändlerinnen und Händler. Jeder, der in dieses Bild von diesem hübschen neuen Brasilien nicht passt, der muss weg und das ist, also diese Menschen werden zum Teil in Autos gepackt und außerhalb der Stadt wieder losgelassen und da weiß man auch nicht genau, was da passiert und Drogenabhängige, die kriegen sicher keine psychologische Betreuung, sondern da kann man auch davon ausgehen, dass da zum Teil auch gefoltert wird, man weiß es nicht, was passiert. Alle Umstrukturierungen, die in der Stadt passieren, gehen eigentlich einher mit Vertreibungen. Und ganz entscheidend ist da die Immobilienspekulation, die in Brasilien und besonders in Rio schon immer sehr, sehr, sehr stark war. Das hat damit zu tun, dass die Inflation, also aufgrund der Inflation hat man sich immer auf Immobilien konzentriert. Gleichzeitig gab es eine Globalisierung der Immobilienmärkte, die eben sich dann plötzlich so auf Brasilien und andere Schwellenländer fokussiert haben. Und im Fall von Rio ist es so, dass man jetzt das sozusagen, ja, der Markt weitere Absatzmöglichkeiten sucht und deswegen jetzt die Hügel in der Stadt ins Visier genommen hat. Genau, und die Medien, schon in Brasilien charakteristisch, wirtschafts- und politisch, nah an der politischen Macht, die unterstützen diesen Diskurs und sagen, ja, die Favelas müssen weg, wir brauchen ein schöneres Stadtbild. Also es wird auch nicht verheimlicht oder so, sondern das wird einfach als notwendig dargestellt. Es gibt mehrere Mittel. Ich habe ja schon angekündigt, es gab die Ordnungstrupps, aber man versucht auch anders, die Favelas zu verstecken. Hier sieht man eine Mauer, die die Favela von den Autos, die da losfahren, abtrennt. Aber diese Säuberung findet auch virtuell statt. Hier ist ein Screenshot von Google Maps von 2011. Da sieht man hier so einige Favelas. Favela. Und 2013 sind sie verschwunden. Also sie existieren natürlich trotzdem noch, aber virtuell hat Rio de Janeiro keine Favelas mehr. Und ich habe gesagt, die WM, die ist nur ein Anlass eigentlich, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und die WM an sich steht eben nicht alleine da. 2007 begann das eigentlich schon, da hat Rio die Panamerikanischen Spiele ausgetragen. Die galten als Testlauf sowohl für die WM und auch die Olympischen Spiele, die 2016 dort stattfinden, werden wohlgemerkt. 2007 wurden beide Großevents an Brasilien vergeben. 2011 haben die Militärweltspiele stattgefunden, 2012 die Rio+20-Konferenz, letztes Jahr der Confederations Cup, Weltjugendtag mit Papstbesuch und dieses Jahr findet eben die WM statt. Nächstes Jahr feiert die Stadt ihren 450. Geburtstag und in 2 Jahren wird Rio die Olympischen Sommerspiele austragen. Ich komme jetzt zu den einzelnen Aspekten, die mit dieser Politik im Zusammenhang stehen. Es ist einmal die Befriedungspolizei, die gibt es nur in Rio seit 2008. Existiert sie, steht in diesem Diskurs, dass man Territorium zurückerobern möchte. Also es ist eigentlich ein sehr militärischer Diskurs und man sagt, ja, wir haben diese Gebiete an Drogengangs und so weiter verloren und wir integrieren sie wieder, wir eignen sie uns wieder an. Entscheidend ist, dass diese Befriedung, die findet nicht überall in allen Favelas statt, sondern nur dort, wo sie strategisch wichtig ist. Also dort, wo eben auch Touristen hinkommen könnten, also da, wo so eine Tourist-Bubble entstehen könnte sozusagen. Und das ist eigentlich ums Maracanã-Stadion herum, der Weg vom Flughafen in die Stadt, durch die ganze Südzone und am Ende der Südzone soll das Olympische Dorf entstehen und in diesem Gebiet überall finden eben diese Befriedungen statt. Und in allen Fällen war es bisher so, dass diese Befriedung eigentlich zu einer Aufwertung der Immobilien geführt hat. Das heißt, diese Befriedung hat eigentlich dazu geführt, dass die Menschen eben vertrieben wurden zum Teil oder vor Vertreibung bedroht sind. Gleichzeitig erfüllt diese Polizei eigentlich die Funktion der Inszenierung, weil man zeigen möchte, wir lösen das Problem der Drogen, aber auch das ist eigentlich nur ein Diskurs, weil das Drogenproblem, das wird nicht durch diese Polizei gelöst. Also die Befriedungspolizei, die führt dazu, dass plötzlich eben Touristen plötzlich in die Favelas gehen können, ohne gefürchten zu müssen, in ein Feuergefecht zu geraten oder auch einfach Menschen, also Brasilianerinnen und Brasilianer, die jetzt nicht in dem Sinne Touristen sind, die gehen da plötzlich auch in die Favelas rein und vorher hätten sie nie einen Fuß da reingesetzt. Genau, und gleichzeitig aber ist die Polizei sehr repressiv gegenüber den Bewohnern. Es gibt inzwischen ja, Stimmen, die sagen, dass die mit paramilitärischen Gruppen, mit Milizen in Verbindung stehen. Es ist bekannt, dass sie auch foltern, dass sie töten, dass Menschen verschwinden. Ganz bekannt wurde letztes Jahr der Fall Amarildo 2013. Das war ein Maurer, der wurde auf die Befriedungswache geführt und kam dann nicht wieder raus. Und man hat gesagt, die Kamera vom Ausgang war kaputt, aber es ist ziemlich sicher, dass er gefoltert wurde, dass er durch die Elektroschocks gestorben ist und dass man ihn eben hat verschwinden lassen. Und das war das allererste Mal, dass die Polizei plötzlich als verantwortlich eingestuft wurde und dass sie sich plötzlich gerichtlich verantworten muss. Und diese Befriedungspolizei, die steht im Kontext mit anderen Maßnahmen, die dann eben in diesen Favelas, in diesen strategisch wichtigen Favelas gemacht werden. Man spricht eigentlich von Integration in die Stadt und das passiert zum Beispiel durchaus Aufzüge wie sowas hier, Teleferico. Man möchte damit sozusagen den Zugang zu den Favelas erleichtern, weil die liegen ja auf den Hügeln. Aber auch hier ist es so, dass diese Teleferikos in manchen Fällen bedienen die nur 7%, also erreichen nur 7% der Bevölkerung und sind eben so ausgerichtet, dass sie nur bestimmte Aussichtspunkte erreichen. Und dann ist es eben so, dass dann man sagt, ja, die Touristen müssen mehr bezahlen, die Favela-Bewohner dürfen zweimal am Tag kostenlos fahren, danach kostet es nur ein Real. Aber ein Real ist für jemanden, der in Favela wohnt, eben viel mehr als jemand, der eben dort nicht wohnt. Und also auch diese Teleferikus führen eigentlich mit zu dieser Gentrifizierung, also mit zu dieser Umnutzung des Raumes. Man spricht inzwischen auch von den Telefanche, von den weißen Elefanten, Seilbeil-Elefanten, weil auch die eben unglaublich viel Geld verschlingen. Man urbanisiert auch, man baut Abwassersysteme, man führt öffentlichen Strom und Wasser ein und verleiht Eigentumstitel. Das hört sich im ersten Moment ganz positiv an, aber auch hier ist es so, dass all das führt auch darin, dass die Immobilien immer teurer werden. Die Verleihung von Eigentumstiteln führt dazu, dass die Leute zwar Papiere für ihr Haus haben, aber ihr Haus nicht mehr verändern dürfen. Das heißt, sie dürfen eigentlich nicht mehr so weiterleben, wie sie vorher weitergelebt haben. Und was die Strom- und Wasserversorgung angeht, so ist es so, dass die Menschen vorher Strom und Wasser illegal bezogen haben und jetzt wird es von privaten Unternehmen wird diese Dienstleistung erbracht und da gab es auch schon Fälle, dass die Stromrechnungen in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Verbrauch standen. Das heißt, da wurden dann jeden Monat wurde dann einfach pauschal die Stromrechnung erhöht und auch das führt eben zu einer Vertreibung und teilweise lagen diese Stromrechnungen auch in der Höhe des Monatsmindestlohns. Also und da haben wir wieder das Problem, dass die Leute auch nicht wissen, wie sie dagegen vorgehen sollen, weil sie eben einen ungleich schwierigen Zugang zum Rechtssystem haben. Ich komme jetzt nochmal zu FIFA und dem Einfluss der FIFA. Brasilien hat auch eine sehr fortschrittliche Sozialgesetzgebung, dass zum Beispiel Studentinnen, Rentnerinnen, Rentner, dass die ermäßigte Eintrittspreise bezahlen müssen, nur bei Veranstaltungen wie zum Beispiel auch ins Stadion. Und darauf wollte sich die FIFA nicht einlassen. Die FIFA, die hat sich alle Rechte also uneingeschränkt übertragen lassen und sich gleichzeitig von allen Verantwortlichkeiten entbunden. Die hat sie nämlich der brasilianischen Bundesregierung übertragen mit Haftungsgarantien und einer Schadensersatzpflicht, falls es zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommen sollte. Das könnte ein terroristischer Anschlag sein, das könnte aber auch eine Demonstration sein, die das Spiel stören könnte. Also da kann man vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen oder erahnen, unter welchem Druck eigentlich auch die Regierung steht. Die FIFA, die hat Bannmeilen errichten lassen um die Stadien herum, Sonderzonen. Das hat zum einen Auswirkungen auf die Straßenhändlerinnen und Händler, weil die dort nicht mehr verkaufen dürfen und natürlich dort eigentlich man auch den meisten Umsatz erwartet. Aber gravierender, wie ich finde, ist auch, dass diese Sondergesetze dort gelten, die eben Verhaftungen leichter möglich machen und eben nicht nicht den normalen Prozess durchlaufen müssen. Bei den Straßenhändlerinnen ist auch noch so, dass die dürfen auch ihre eigenen Produkte eigentlich nicht verkaufen, sondern also ein paar Straßenhändlerinnen sind zugelassen, aber die dürfen eben nur die Produkte der Sponsoringpartner der FIFA verkaufen. Die FIFA schränkt auch ein, wie eben das Spiel übertragen werden soll, und damit greift sie auch ein, wie die WM eigentlich gefeiert werden soll. Und gleichzeitig verordnet die FIFA schulfreie Tage. Das Maracanã-Stadion ist ein weiteres Beispiel, was den Einfluss der FIFA angeht und auch so die Art, wie die Stadt umgewandelt wird für die Nutzung für wenige. Das Stadion wurde 1950 für die WM gebaut und galt als Ort der sozialen Inklusion eigentlich. Es gab eine riesen Stehplatzfläche, wo man für ganz, ganz wenig Geld Tickets bekommen hat, wo man einfach da teilhaben konnte. Und mit den Umstrukturierungen, die auch eben durch die FIFA vorgegeben waren, wurden diese Stehplätze abgeschafft. Man hat insgesamt die Anzahl der Plätze um die weniger als die Hälfte verringert. Man hat einen riesen Parkplatz an das Stadion gebaut, man hat eine Shopping Mall dran gebaut. Gleichzeitig hat man das indigene Dorf abgerissen, eine Favela, die nebenan war, und eben auch Sportinfrastruktur, was dazu führt, dass diejenigen, die Athletinnen und Athleten, die eigentlich für die WM trainieren wollen, keine Trainingsmöglichkeiten mehr haben. Das Stadion kostet inzwischen über 1 Milliarde Reais, also knapp 1,5 Milliarden Euro, und wurde von privaten Geldern, von öffentlichen Geldern weitestgehend finanziert und dann 2013 nach dem Confed Cup an ein Konsortium übertragen, was für 35 Jahre die Betreiberrechte hat. Und inzwischen sind eben die Eintrittspreise, also ich glaube, ums Zehnfache gestiegen. Ich zeige jetzt Bilder, die ich selber gemacht habe, 2012 im August. Das sind jetzt die ersten Bilder. Hier sind von der Favela Morro da Providencia. Das ist eine Favela, die im Zentrum der Stadt liegt, also ganz zentral auch, ganz nah am Hafen. Die Hafengegend soll auch revitalisiert werden. So ähnlich wie Hafen City ist es so vorgesehen. Und da möchte man diese Favela sozusagen auch integrieren. Das bedeutet, dass ein Drittel der Häuser abgerissen werden sollen. 800 Stück an der Zahl. Und hier sieht man die Aussicht. Also man kann sich vorstellen, dass auch so ein Investor davon träumt, dort ein Hotel hinzustellen. Hier sieht man eigentlich schon, es ist ein Besucherpfad, der sozusagen Unkundige an die schönsten Plätze der Favela führen soll. Also das wurde 2010 eingerichtet, das heißt, man hat schon über Jahre damit begonnen, die Nutzung eben umzuändern. Und so mit SMH sind die Häuser markiert, die abgerissen werden sollen. Als ich da war, das war August 2012, da waren diese Markierungen schon 10 Monate an den Häusern und die Leute wussten nicht, was mit ihnen passiert. Ich weiß auch nicht, ob sie heute noch stehen oder nicht. Da wurden die Leute einfach in einer sehr, sehr großen Unsicherheit gehalten und die wussten auch nicht, ob sie jetzt ihr Haus weiterbauen sollen und wussten auch nicht, wo sie hinwollen, und sie haben eben alle gesagt, wir wollen hier nicht weg, weil hier sind wir aufgewachsen, hier wohnen wir und wir können auch überhaupt nicht mehr unsere Arbeit erreichen, wenn wir hier nicht mehr wohnen dürfen. Hier sieht man auch wieder markiertes Haus mit dem Konterfei von Eduardo Paes. Das ist der derzeitige Bürgermeister, hat damals für eine zweite Amtszeit kandidiert, er wurde auch wiedergewählt und er ist eben eigentlich sehr profitiert von dieser WM und er ist eigentlich auch für die Räumungen soweit verantwortlich. Man sieht auch, dass diese Häuser zum Teil, das sind nicht einfach irgendwelche Hütten, sondern die sind wirklich aufwendig gebaut. Man muss bedenken, die liegen oben auf dem Hügel. Früher gab es keine Seilbahn, da wurde jeder Stein einzeln diesen Berg hochgetragen. Also da ist viel Arbeitskraft, viel Geld und ich denke auch viel Herzblut reingeflossen. So sieht eine Lage aus, also so ein Haus, wie man es viel in den Favelas findet. Häuser, die man, die eben, wie man sieht, hier oben einfach, wo einfach ein Stockwerk drauf gesetzt werden soll. auch hier dieses Haus soll abgerissen werden und ja, dieses Gebiet soll abgerissen werden, weil man dort ein Museum errichten möchte, was an die älteste Favela Rios erinnern soll. Also dieses Paradox findet man immer wieder, wenn man drauf achtet. Hier sieht man ein abgerissenes Haus. Hier haben die Nachbarn gesagt, dass diese Frau, die dort gewohnt hat, gehbehindert war und von dem Hügel weg wollte, weil sie diesen Aufstieg eben nicht mehr bewältigen konnte. Und die hat wohl eine Entschädigung bekommen. Es gibt durchaus Fälle, wo Leute da einen Vorteil drin sehen, dass sie ihr Haus abgeben. Aber man sieht auch, wie nachlässig also sowas gemacht wird. Also so ein Abriss führt eben auch dazu, dass die anderen Häuser, dass die, was ist denn hier los? Plötzlich Wasser im Haus haben oder vielleicht auch Ratten oder wie auch immer, also weiß ich nicht. Aber es vermindert zumindest die Lebensqualität. Auch hier, nochmal zurück. Auch hier, dieses ganze Gebiet soll abgerissen werden. Hier hat man den Leuten gesagt, dass sie weg müssen, weil sie an einem Risikogebiet wohnen, abrutschgefährdet seien. Dann haben die Leute gesagt, wir wohnen hier schon seit über 30 Jahren, hier ist nie was passiert. Das heißt, auch der Vorwand, dass ein Gebiet in einem Risikogebiet wird als Vorwand genommen, um Häuser abzureißen. Und selbst wenn dann später da nichts mehr Neues hingebaut wird, was trotzdem vorkommt, man sagt, das Haus liegt in einem Risikogebiet und da wird dann später was anderes hingebaut, das kommt auch vor. Aber selbst wenn da nichts hingebaut wird, führt es eben dazu, dass die umliegenden Gebiete, Grundstücke an Wert gewinnen. Dieses Bild zeigt nochmal ein Wahlplakat, was ich ausgewählt habe wegen diesem Spruch. Zusammenbauen, also Juntos construindo um Rio Melhor, zusammenbauen wir ein besseres Rio auf. Also da ist auch wieder ganz klar die Botschaft eigentlich enthalten. Und das ist jetzt ein Bild aus La Favela aus der Südzone, Gegend Ipanema, Copacabana. Das ist sehr touristisch geprägt und hier hat diese Aufwertung schon ein paar Jahre früher begonnen. Trotzdem wird hier weiter umgebaut. Auch hier hat man einen grandiosen Ausblick. Und hier sieht man zum Beispiel, hier gibt es dann eben schon ein Hostel. Oder es gibt mehrere Hostels, es gibt Restaurants, es stehen Bankautomaten in der Favela, es finden dort Partys statt. Also dort hat eigentlich einfach diese Umstrukturierung schon begonnen und die Menschen, die dort wohnen, das sind bestimmt nicht die vor 20 Jahren da gewohnt haben. Also die müssen schon auch ein höheres Einkommen haben. Also sie zählen dann vielleicht zu der neuen Mittelklasse, wohnen aber immer noch in der Favela, aber es gibt eben auch Unterschiede zwischen einer Favela in der Südzone oder eben im Norden. Auch hier, trotz dieser fortgeschrittenen Aufwertung, wird trotzdem noch weiter umstrukturiert. Also es geht einfach wohl darum, dieses Informelle abzureißen und was Formelles, was Offizielles dorthin zu bauen, wie zum Beispiel diesen Freizeitpark für Kinder. Also das ist ein riesen Gebäude, da gibt es eine Bibliothek, da gibt es Computer, also so ein Internetcafé, da gibt es so einen Spielplatz. Und davon profitieren schon die Kinder, die vielleicht jetzt da noch wohnen, aber man weiß auch nicht, wie lange diese Kinder da noch wohnen werden, beziehungsweise wer da später hinkommt. Und nochmal auf das Olympische Dorf zu sprechen zu kommen, das ist jetzt, steht jetzt nur bedingt im Zusammenhang mit der WM, aber es ist die gleiche Logik. Das ist ein besonders interessanter Fall, weil dieses Olympische Dorf soll dorthin stehen, das ganz im Süden der Stadt, wo zurzeit noch die Villa Autódromo ist. Das ist so eine Gemeinde, ja, also auch so eine soziale Sonderzone. Und die ist seit 20 Jahren, seit sie eigentlich Sonderzone ist, hat sie immer wieder, wurden Argumente vorgetragen, dieses Gebiet abzureißen. Und die Gemeinde, die leistet eben seit dem Widerstand. Und also so sieht es aus. Da gibt es gibt es teilweise richtig tolle Einfamilienhäuser, die aber auch markiert sind mit diesem SMH, das steht für Sekretariat für Wohnungswesen. Oder aber auch solche Gebiete, die dann wirklich einer Urbanisierung bedürfen. Und besonders ist an dieser Villa Autódromo, dass die gesagt haben, also dass die einen Alternativplan entwickelt haben. Die haben sich mit Stadtplanern zusammengesetzt von der Uni und haben einen Plan entwickelt, wie man billiger und ohne Räumung es umsetzen könnte, dass da ein olympisches Dorf entsteht und sie trotzdem bleiben dürfen und nur die wenigsten Häuser abgerissen werden, beziehungsweise Häuser, die wirklich dann also halb im Fluss stehen, dass die dann wirklich eine ordentliche Sanierung bekommen. Und das hat der Bürgermeister eben immer abgelehnt. Also die haben sogar einen Preis von der Herrenhausen-Stiftung von der Deutschen Bank bekommen, aber trotzdem, der Bürgermeister hat eigentlich kein Interesse. Und er sagt dann zwar, die bleiben dürfen, die dürfen natürlich bleiben, und gleichzeitig wird immenser psychologischer Druck aufgebaut, dass die Leute gehen. Soweit dazu. Es gibt natürlich, was heißt natürlich, also es gibt Formen des sozialen Ausgleichs. Da komme ich kurz auf das Programm Mia Casa Mia Vida zu sprechen. Das ist das Sozialwohnungsprogramm der Bundesregierung. Übersetzt heißt es mein Haus, mein Leben. Es gibt Stimmen, die sprechen von dem Programm mein Haus, meine Räumung. Über 100.000 Einheiten sollen in Rio gebaut werden, was aber nicht ausreichend sein wird für die betroffenen Menschen. Und auch hier hat man wieder sich um diese Inszenierung gekümmert und hat Bairro Carioca, ein ganzes Dorf mit Sozialwohnungen, gebaut. Auch gar nicht so außerhalb von Rio, aber eben schon ganz klar mit einer anderen Bauweise. Und man sagt hier, seht her, wir kümmern uns um die soziale Inklusion unserer armen Bevölkerung. Und diese Bilder sieht man eben alle auch auf der Seite von Olympischen Spielen und so weiter. Ich komme auch gleich noch auf die Nachteile von diesem Programm zu sprechen. Es gibt noch andere Möglichkeiten des sozialen Ausgleichs, also die Entschädigungszahlungen gibt es. Da ist noch dem hinzuzufügen, dass eigentlich niemals für den tatsächlichen Wert des Grundstücks entschädigt wird, sondern nur eigentlich materiell für das Haus an sich. Und mit dem, was die Menschen als Entschädigung bekommen, können sie eigentlich in der gleichen Gegend sich kein Grundstück mehr kaufen. Die müssen halt in die Peripherie, in die Stadtränder auswandern. Es gibt dann noch die Möglichkeit einer Sozialmiete, 400 Reais. Von 400 Reais ist es schwer, eine Wohnung oder ein Haus zu finden in Rio zurzeit. Und diese Sozialmiete, die ist auch sehr unzuverlässig. Das heißt, jemand, der sagt, der als Absicherung eine Sozialmiete vorweisen kann, der bekommt eigentlich, der bekommt keine Wohnung, weil alle wissen, dass diese Zahlungen vielleicht im ersten oder zweiten Monat kommen und im dritten nicht mehr. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eben das Ideale, was man sich vorstellt, dass diejenigen, deren Haus abgerissen wird, ein Alternativhaus geboten bekommen, am besten in der Nachbarschaft. Also Programma Schabe por Schabe heißt es, aber das wird ganz, ganz selten angewandt, und wenn man sich überlegt, wie viel eigentlich geräumt wird, ist das auch wohl gar nicht machbar. Hier sieht man noch, ist es ein Bild von diesem Bairro Carioca, von diesem Sozialwohnungsdorf, was da entstehen soll. Also für manche Familien durchaus erstrebenswert, die haben sich immer geträumt, in seiner Wohnung zu leben, aber man sieht auch, dass das einen ganz anderen Lebensstil voraussetzt. Hier gibt es auch Sozialbauten, diesmal am Stadtrand von dem Providencia. Es gibt also durchaus auch Sozialwohnungen, die am Rande, also im Zentrum der Stadt sind, aber eben auch sehr, sehr wenige. Hier auch nochmal Sozialwohnungen in der Favela bei Ipanema, Copacabana. Und die Nachteile, jetzt abgesehen von denen, die ich hier gezeigt habe, die sind alle im großen Teil am Stadtrand, und das hat mehrere Dinge zur Folge. Zum einen führt es zum Verlust des Arbeitsplatzes und kann schlechteren Zugang zur Arbeit zur Folge haben, weil die Menschen plötzlich 3 Stunden im Bus oder länger sitzen müssen und einfach ihre Arbeit nicht mehr erreichen können, oder Straßenhändler, die einen Wagen schieben, die mit dem sie auch nicht in die Metro gehen können. Die haben dann plötzlich nicht mehr den Zugang zur Laufkundschaft, auf die sie angewiesen sind. In den Stadträndern ist es manchmal so, dass es kaum Schulen gibt oder Krankenstationen, Kulturangebote sowieso nicht, und die Verkehrsanbindung ist auch schlecht. manchmal gibt es auch Schulen oder Krankenhäuser, aber durch diese Umsiedlung von diesen Menschen sind diese Schulen dann alle und diese Krankenstationen alle überfüllt. Oder zum Teil ist es dann so, dass dann in der Nähe vielleicht so eine private Schule liegt, die aber dann auch, also die Menschen eigentlich gar nicht bezahlen können. Also da wird eigentlich überhaupt nicht auf die Bedürfnisse geachtet. In Rio gibt es das Problem der Milizengewalt. Viele Milizen befinden sich, also die sind in der Westzone einer Macht und da liegen diese Bürger, da liegen diese Sozialwohnungen und zum Teil haben diese Milizen eben auch schon Familien aus ihren Häusern raus vertrieben. Alle Wohneinheiten sind gleich groß, 42 Quadratmeter, aber eine Familie hat vielleicht, ja, die besteht vielleicht aus 4 Personen, aber vielleicht aber aus 10. Da wird eben auch nicht drauf eingegangen. Und zum Teil sind diese Häuser schon zusammengefallen, bevor sie fertig waren. Und auch hier ist es eben so, dass dieser ganze Sozialwohnungsbau, das ist auch vom privaten Immobilienmarkt geleitet eigentlich. Und zwar, diese Häuser werden dort gebaut, wo der Boden eben billig ist, weshalb sie eben in der Peripherie liegen. Und dann ist es auch so, dass diese Häuser überhaupt nicht für alle da sind. Die Menschen, die dort umgesiedelt werden, die müssen ein Einkommen von drei Mindestlöhnen haben, die müssen Arbeit vorweisen, die müssen das Haus eben abbezahlen. Und das sind auch sehr, sehr strenge Regeln, dass wenn die einmal eine Rate oder zweimal eine Rate verpassen, dann verlieren sie halt auch ihr Haus. Also das ist sehr, sehr streng und deckt gar lange nicht alle Bedürfnisse ab. Wenn man sich anschaut, das ist eine Karte vom Stadtplanungsinstitut von Rio, wie die Umsiedlungen ablaufen. Also hier ist das Zentrum und hier ist die Nordzone und diese lilanen Punkte stellen eigentlich die Gebiete dar, wo die Leute gelebt haben. Und die gelben zeigen, wo sie hin umgesiedelt wurden. Und es ist eben diese Westzone, die eben zum großen Teil von Milizen beherrscht wird. Ja, wer gewinnt und wer verliert? Eigentlich, ich finde, das ist ziemlich klar. Man möchte mit dieser Stadtentwicklung im Rahmen von dieser WM eigentlich einen Raum für Touristinnen und Touristen, für die konsumfähige und freudige Bevölkerung vorantreiben. Und die WM dient eigentlich nur als Legitimierung. Und ja, Menschenrechtsverletzungen, daran leiden die, die schon immer daran gelitten waren, die schon marginalisiert waren und ja, rassistisch. Es gibt eben auch eine rassistische Komponente, weil die Erbebevölkerung tendenziell dunkelhäutiger ist. Also ja, da findet ein Rassismus statt. Wenn man sich zum Beispiel jetzt die Stadien, die Bilder aus den Stadien anschaut, die brasilianischen Zuschauer, die sind eigentlich alle weiß. Historisch gesehen wird eigentlich eine Stadterneuerung vorangetrieben, die schon immer so stattgefunden hat, jetzt mit den Sozialwohnungen. Ja, es gibt Profiteure, ich habe sicher nicht alle aufgezählt, das ist einmal der Bürgermeister Eduardo Paes, der profitiert, weil die Baukonzerne, denen er die Aufträge gibt für die Umgestaltung der Stadt, das sind auch nur ganz wenige, die finanzieren ihm wiederum den Wahlkampf. Es profitiert aber auch deutsche Unternehmen, weil die haben die Stadien entworfen, die Plastikschalensitze kommen aus Franken und aus Schwaben und auch die Rüstung kommt eben, die Waffenaufrüstung, das kommt auch zum großen Teil aus Deutschland, auch aus Israel, auch aus den USA. Genau, und die FIFA und ihre Sponsoringpartner profitieren natürlich, die FIFA wird voraussichtlich mit über 3 Milliarden Euro Umsatz, wenn man das so nennen kann, in die Schweiz zurückkehren und sie wird weder in Brasilien noch in der Schweiz Steuern zahlen, weil sie ist eine Non-Profit-Organisation. Wer leidet eigentlich? Das sind Obdachlose, Straßenkinder, Prostituierte, Drogenabhängige, die Straßenhändlerinnen und Händler, die Menschen aus den Favelas und allgemein eben die brasilianische Bevölkerung, die davon ihren Steuern zahlt, weil die WM knapp 10 Milliarden Euro kostet. Und Rio an sich, da gibt es Stimmen, die sagen, dass Rio seine Identität verliert, weil man zum Beispiel das Stadion zu einem, das war ein Kanalstadion, zu einem unpersönlichen Ort gemacht hat. Oder dass zum Beispiel also an den Stränden, an den Stadtstränden von Rio, da gibt es so Sandkünstler, die so Sandskulpturen machen, und das wurde auch verboten zum Beispiel, weil es ja die Touristen stören könnte. Also das ist zum Teil ziemlich widersprüchlich. Und insgesamt, wenn man sich überlegt, dass eben dieser Ausgleich eben nicht für alle da sein, heißt es eigentlich, es gibt eine Zunahme von Obdachlosigkeit, es gibt mehr soziale Ausgrenzung, mehr soziale Ungleichheit und letztendlich dann auch mehr Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Bevor ich auf die Proteste eingehe, ich möchte gleich noch einen Film zeigen, weil es gibt, ich habe schon angedeutet, es gibt soziale Bewegungen, es gibt eine aktive Zivilgesellschaft, ganz führend sind da die Basiskomitees, die es in allen WM-Austragestädten gibt. Diese Komitees Populares da Pop, Gel Corpa, und die haben sich 2011 gebildet und die vernetzen eigentlich. Und es sind eben nicht nur, das sind nicht nur Akademikerinnen, Akademiker oder Menschen aus der Mittelschicht, sondern eben auch betroffene Menschen, die in Favelas wohnen, Straßenhändler oder Straßenhändlerorganisationen, Bewohnerinnen, Bewohner aus den Favelas, Indigene, Interessierte, die sind sehr aktiv, die haben auch schon, bevor die Proteste losgingen, haben die Materialien gesammelt, veröffentlichte Dossiers zu den Menschenrechtsverletzungen, Videos gesammelt, und auch zurzeit tragen sie eigentlich eine alternative WM aus, also sie machen dann alternative Fußballspiele während der offiziellen Spiele, und sie sind auch im Dachverband vernetzt und sie konnten einige Erfolge auch schon vorweisen. Zum Beispiel Salvador de Bahia im Nordosten, da gab es, ja, ein großes Thema war der Verkauf von Acarajé durch die Baianas. Baianas, das sind afro-brasilianische Frauen, die laufen traditionell in weißen Kleidern, das ist einfach, also verkaufen sie, ja, so eine Art Spezialität, das ist so eine Art, ja, also irgendwie so eine Art Frikadelle, Falafel mit bestimmten Soßen und Garnelen und so weiter. Und das wollte die FIFA verbieten. Sie hatte Angst, dass diese Acarajé Konkurrenz zu McDonald's machen, was einen jetzt vielleicht auch nicht so wundert. Aber durch diese Basiskomitees konnte zum Beispiel durchgesetzt werden, dass jetzt 6 von diesen Verkäuferinnen, die dürfen jetzt da am Stadion ihre Acarajé verkaufen. 6, ja. Und da ist es jetzt aber so, dass die FIFA vorgibt, wie die Stände auszusehen haben, und sie gibt scheinbar auch vor, wie diese Acarajé zubereitet werden müssen. Die Räumungen, die waren am Anfang sehr brutal. Ich denke, sie werden immer noch brutal durchgeführt, aber in manchen Städten konnten diese Komitees populärisch sich dafür einsetzen, dass diese Räumungen eben nicht mehr so brutal stattfinden. Genau. Ich zeige jetzt einen Film von 10 Minuten, bevor ich auf die Proteste noch ein bisschen was zum Protesten sage. Und dieser Film, der wurde von diesen Basiskomitees gemacht. Der Film ist auf Portugiesisch mit deutschen Untertiteln. Zum Teil aber ist nicht alles übersetzt. Und am Anfang kommt jetzt gleich so eine Grafik mit verschiedenen Zahlen. Und da stehen dann immer Evictions drunter. Das zeigt einfach die Anzahl der Räumungen in den jeweiligen Austrageorten und die jeweiligen Kosten oder Investitionen, die an dem jeweiligen Ort eben getätigt werden. So, genau. Genau, ich sag jetzt noch was zu den Protesten, bevor wir dann auch bald zu einer Diskussion schreiten können. Also, die Proteste, also wenn man sich überlegt, was alles im Vorfeld also passiert ist, ich würde sagen, dass plötzlich die Menschen erkannt haben, was da eigentlich in ihrem Land los ist, und dass sie jetzt wahrscheinlich nicht diese WM unbeschwert feiern können, dass es wahrscheinlich zu wenig Tickets gibt für die Stadien und dass das alles auf ihre Kosten ausgetragen wird. Die Leute haben gesagt, es findet eine Party in unserem Haus statt und wir sind nicht eingeladen, so ungefähr, und wir bezahlen aber alles. Auslöser, ja, wie meistens bekannt, waren Preiserhöhungen im Nahverkehr, aber eigentlich war das so das, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, denn eigentlich ging es eigentlich um was ganz anderes. Und der Auslöser, warum eigentlich diese Demonstrationen so zu Massenprotesten eigentlich wurden, lag darin, dass ein friedlicher Protest in Sao Paulo, der sich für kostenlosen Nahverkehr eingesetzt hat, ganz brutal niedergeschlagen wurde von der Polizei. Und der Confed Cup 2013 war natürlich eine willkommene Bühne, um auch diese Proteste in der Welt zu verbreiten. Damit hatten die Ausrichter natürlich nicht gerechnet. Und man hat sich gegen die Kolonisierung durch die FIFA oder auch das Internationale Olympische Komitee aufgelehnt. Man hat sich dagegen aufgelehnt, dass eigentlich eine politische Mitsprache nicht stattfindet, und zwar nicht nur bezüglich der WM, sondern allgemein auch. Und auch die Mittelschichten haben plötzlich gemerkt, dass sie betroffen sind, weil es zum Beispiel keine Tickets mehr gibt, weil auch sie plötzlich von den teuren Lebenshaltungskosten betroffen sind, weil Kinder wieder zu ihren Eltern zurückziehen müssen, weil sie ihre Wohnungen sich nicht mehr leisten können. Und man hat halt eben vor allem angeprangert, dass Unmengen an öffentlichen Geldern für die WM verschwendet werden. Die jetzige WM ist die teuerste aller Zeiten, die je stattgefunden hat. Die in Südafrika hat damals ein Drittel nur gekostet. Und Südafrika hat immer noch Milliarden Dollar von Schulden. Und man hat auch sich gefragt, wenn so viel Geld für die WM da ist, wieso ist dann nicht das Geld da, um endlich mal unsere öffentlichen Gesundheits- und unser Bildungssystem zu reformieren? Und das Gravierende war eigentlich der Protest, also der Umgang mit den Protesten. Man hat die Militärpolizei gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Die sind brutal vorgegangen, sind mit Tränengas, mit Pfefferspray, mit Knüppeln, mit Elektroschocks gegen die Demonstranten vorgegangen. Die haben Menschen einfach verhaftet, die musste man später wieder freilassen, weil es eben total rechtswidrig war. Und man hat eben auch so Mitglieder von sozialen Bewegungen, die hat man vor allem im Fokus gehabt. Da hat man zum Teil Hausdurchsuchungen gemacht und alles Informationsmaterial beschlagnahmt, also Bücher, Laptops, USB-Sticks, CDs, alles, was irgendwo Informationsträger ist, hat man dann mitgenommen. Und auch hier gibt es wieder eine Diskrepanz, was den Umgang mit der Bevölkerung betrifft. Während man in der Innenstadt hat man mit Gummi gegen die Demonstranten geschossen, hat man in der Favela Marais mit Blei geschossen und es gab Tote. Es fand eine Kriminalisierung statt, also die Kriminalisierung der Favela-Bevölkerung findet sowieso schon statt, aber auch gegen die Protestierenden. Auch die hat man kriminalisiert, man hat sie als Vandalen, als Unruhestifter bezeichnet und man hat Profilbilder in der Tageszeitung veröffentlicht, das zeige ich auch gleich noch. Und auch all das erinnert eigentlich an das Erbe, das ist eigentlich das Erbe der Militärdiktatur. Hier nochmal der Zeitungsausschnitt von einem Jahr von Globo, das ist das größte Medienimperium in Brasilien. Hier hat man sogenannte Vandalen, Mitglieder der organisierten Kriminalität, so steht es da, Crime Organizada, hat man eben in der Zeitung veröffentlicht. Und hier sieht man noch als Gegenüberstellung einen Ausschnitt aus den 70ern, aus der Zeit der Militärdiktatur, wo man gesagt hat, dass Unruhestifter ab jetzt als Staatsfeinde behandelt werden sollen. Auch jetzt übers Jahr, also jetzt von letztes Jahr Confed Cup bis jetzt WM, haben sich natürlich die Proteste verändert. Und es kam aber auch immer wieder zu Zwischenfällen. Ein wichtiges Ereignis war die Räumung von einem besetzten Gebäude. Das Telergi in Rio, das liegt relativ zentral, ist ein Telekommunikationsgebäude, was seit 20 Jahren leer steht. Und es wurde Ende März von 5000 ehemaligen Favela-Bewohnerinnen und Bewohnern besetzt. Die wurden vertrieben aus ihren Gebieten, weil die Mieten um 100% gestiegen sind. Die konnten die Mieten einfach nicht mehr bezahlen. Und die haben dann sich dort einen alternativen Lebensraum aufgebaut Und nach 2 Wochen wurde dann mit einem massiven Polizei aufgebaut, wurden die vertrieben. Also auch brutal gewaltsam. Man hat von den Straßenhändlern hat man die Ware beschlagnahmt und auch die Zeitung, die war dann auch, die hat dann auch gesagt, ja, warum besetzen die einfach ein Gebäude, was ihnen nicht gehört? Und also hat sie eben als Kriminelle sozusagen dargestellt. Ende April kamen 2 junge Männer ums Leben. Das hat auch zu Aufsehen erregen geführt. Erstmals gab es an der Copacabana, wo sich ganz viele Touristen aufhalten, Unruhen. Douglas Rafael Pereira da Silva und Edison Silva dos Santos, beide sind wahrscheinlich auch von der Befriedungspolizei getötet und gefoltert worden. In Sao Paulo gab es bis vor Anpfiff der WM ein Zeltlager, auch mit mehreren tausend Menschen, die sich vom Stadion angesiedelt haben. Die konnte man nicht mehr einfach so vertreiben. Denen wurden jetzt richtige Wohnungen zugesagt. Und bezüglich der Proteste, da ist es, ich würde sagen, ein bisschen ruhiger geworden. Einerseits besteht zurzeit die Gefahr der Instrumentalisierung von rechter Seite, also viele auch linke Aktivisten, die sind da jetzt kritischer, weil dieses Jahr Wahlen anstehen. Dilma Rousseff und die PT wollen wieder gewählt werden und die rechte Seite betreibt eben die Propaganda und versucht eben die PT-Regierung zu diskreditieren, indem man ihr die ganze Schuld für die Korruption und für die Missstände in die Schuhe schiebt. Es gibt kleinere Proteste, politischere, viele haben wohl auch Angst vor der Gewalt, auch von der Polizei. Und die Verhandlungsmacht ist angestiegen, schon im Karneval in Rio hat die Müllabfuhr gestreikt. Das war natürlich sehr effektiv, denn es war Sommer und die Temperatur lag zwischen 40 und 50 Grad. Und die Müllbürger haben sich aufgetürmt und da konnten die Müllmänner oder Frauen 30% Gehaltssteigerung aushandeln. Das ist immer noch wenig. Sie verdienen immer noch irgendwie, was war das? Ich glaube, weniger als 500 Euro. Und auch jetzt vor der WM haben die Metro-Mitarbeiter in Sao Paulo gestreikt und da hat dann die Stadtverwaltung erstmals mit Entlassungen reagiert. Also da ist auf jeden Fall ein Konfliktfeld. Ja, Entwürfe für Antiterrorgesetze bedrohen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. Wir haben ja auch noch eine Petition von Amnesty, die ihr alle gleich unterschreiben dürft zu dem Thema. Und der erste WM-Tag war eigentlich auch von Gewalt und Protesten begleitet. Also es wurde dann zwar in der Tagesschau wurde dann von 50 Demonstranten berichtet. Gleichzeitig habe ich im Internet Bilder gesehen, wo eine Hauptstraße in Rio mit Tausenden von Menschen voll waren. Also das waren in mehreren Städten einige hundert, also insgesamt mehrere Tausend, die da eben protestiert haben. Und ein Bild ging eigentlich in den Medien rum, wo ein Demonstrant, der festgenommen war, so das Pfefferspray in die Augen gesprüht wurde. Also, und ja, die Polizei geht eben total gewaltsam gegen die Menschen vor, die protestieren. Und ich habe schon angedeutet, das Publikum, das war weiß in den Stadien. Jetzt gibt es eine wissenschaftliche Studie, die sagt, dass die 90% derjenigen, die im Stadion sind, die gehören den Einkommensklassen A und B an. Das sind also Klasse A und B, das sind diejenigen, die im Monat mehr als 7.000 Reais zur Verfügung haben. Das sind so ungefähr 2.500 Euro. Und das ist eben sehr viel im Vergleich zu anderen. Und zum Abschluss noch ein Zitat von Jerome Walke, der gesagt hat zu den Protesten im Stadion 0. Wir werden sicherstellen, dass die Security alles checkt. Das Stadion ist nicht der Ort, irgendeine politische oder religiöse Meinung zu äußern. Egal welches ist. Wir stellen sicher, dass das Spiel nicht missbraucht wird. Vielen Dank.